Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spucken kann Spiel. Heute mit Jay DeVance. We'll be right back. Mindset bei Sputnik? Klar doch, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Jay DeVance. Thank you.

La negra. La negra viene llorando. Heimspiel. Vamos a Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Jay Devin. We'll be right back.